am schönsten, da gefällt mir. Zu Hause, zusammen mit Mama und Papa und all meinen Freunden bin ich glücklich. Zu Hause.